Im Folgenden werden wir erfahren, warum der überwiegend tropische Zustand unseres Planeten zwischen Kambrium und Devon ein hervorragendes Treibhaus war, in dem nicht nur die ersten Landpflanzen entstehen konnten, sondern auch die ersten Bäume und Wälder. Solche Pionierorganismen machten letztlich den weit verbreiteten warmen Klimabedingungen ein Ende, denn sie sorgten für einen deutlichen Rückgang der CO2-Menge und damit auch für globale Abkühlung bis hin zur Bildung von Gletschern an den Polen. Außerdem bildeten sie an Land die Bausteine für die ersten komplexen Ökosysteme, die sich in der Karbonzeit vor rund 359,3 bis 298,9 Millionen Jahren rund um die verbliebenen warmen, feuchten tropischen Äquatorregionen bildeten. Diese Wälder hielten den Boden fest, setzten Nährstoffe frei und stabilisierten sowohl das Klima als auch die Zusammensetzung der Atmosphäre. Sie boten einer wachsenden Vielfalt von Tieren ein ideales Zuhause. Und daraus gingen schließlich die Amphibien, Reptilien und Säugetiere hervor, von denen wir heute umgeben sind. Man kann ohne Übertreibung sagen, dass sie das Antlitz der Welt ein für allemal veränderten. Mit der Photosynthese und den Wurzeln, die sie in die Erde strecken konnten, hatten die Pflanzen von ihrem ersten Auftauchen an das Potenzial, in Atmosphäre, Klima und Geologie unseres Planeten beträchtliche Veränderungen und Erschütterungen auszulösen. Timothy Tim Lanton, Professor und Direktor des Global Systems Institute an der Universität Exeter, interessiert sich für die Frage, welchen Einfluss die ersten Landpflanzen auf die verschiedenen Systeme, zum Beispiel Atmosphäre, Geosphäre, Hydrosphäre und Biosphäre hatten, die durch ihre Wechselwirkungen das Weltklima prägen. Er formuliert es so: Es besteht ein kompliziertes Wechselspiel zwischen unseren Ozeanen, den Anteilen der verschiedenen Gase in der Luft um uns herum und, ganz entscheidend, der Bedeckung der Landflächen, die darüber bestimmt, wie die Sonnenenergie gespeichert und durch die Welt transportiert wird. Geosystemforscher wie Tim vollziehen mit leistungsfähigen Computern in Modellen nach, wie sich Veränderungen der Anteile verschiedener Gase in der Atmosphäre, der Geschwindigkeit und Richtung der Meeresströmungen sowie der Verteilung verschiedener Vegetationsformen auf den Gesamtzustand der Erde auswirken und wie verschiedene Teile unseres Planeten auf unterschiedliche Weise von solchen Veränderungen beeinflusst werden. Die Ergebnisse vergleicht man am besten mit einer geowissenschaftlichen Version von Minecraft. Am Ende kann man anhand der tatsächlichen, aus alten Sedimenten oder Eisbohrkernen gewonnenen Daten zum CO2- und O2-Gehalt der Atmosphäre sowie zur Temperatur überprüfen, ob die Modelle funktionieren. Ist das der Fall, lassen sich daraus zutreffende Aussagen über den Zustand der Erde zu einem bestimmten Zeitpunkt ableiten. Eines der wichtigsten Anwendungsgebiete für diesen Klimasandkasten waren Voraussagen über die Treibhausgasemissionen des 21. Jahrhunderts und ihre Auswirkungen auf die globalen Temperaturen in den kommenden Jahrzehnten. Er wurde aber auch zur Klärung der Frage genutzt, wie sich der Zustand unseres Planeten nach dem Auftauchen der ersten Landpflanzen veränderte. Dazu mussten die Computerexperten sich aber zunächst mit den klassischen Methoden der Paläobotanik, das heißt mit der Erforschung vorzeitlicher Pflanzen, beschäftigen. Nur so konnten sie die entscheidende Frage beantworten: Wann erschienen die ersten echten Landpflanzen, Embryophyten, auf der Bildfläche?